Sicherheit, denkt damit, es ist getan. Damit habt ihr euch aber kräftig vertan. Versucht mich zu verstehen, denkt euch in mich hinein. Ihr seid geblendet, durch falschen Schein. Ich bin anders, ihr könnt mich nicht verstehen. Ich bin anders, ich muss meine Wege gehen. Ich bin anders.